Die Jahre bis 1912 waren eine außerordentlich schwierige Periode für die revolutionäre Arbeit. In der schweren Situation der Niederlage der Revolution, des Zerfalls der oppositionellen Strömungen, der Zerschlagung vieler Parteizellen, der Enttäuschung über die Revolution und der Verstärkung der revisionistischen Vorstöße der von der Partei abgefallenen Intellektuellen gegen die theoretischen Grundlagen der Partei, erwiesen sich die Bolschewiki als einzige Kraft, die das Banner der Partei nicht einrollten, die dem Programm der Partei die Treue bewahrten und die Angriffe der Kritiker der marxistischen Theorie zurückschlugen. Das wichtigste Ereignis dieser Periode ist die Prager Parteikonferenz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands im Januar 1912. Auf dieser Konferenz wurden die Menschewiki aus der Partei verjagt und der Grundstein gelegt zu einer Partei von neuem Typus, der Partei des Leninismus, der bolschewistischen Partei. In den Jahren des neuen revolutionären Aufschwungs 1912 bis 1914 stand die Partei der Bolschewiki an der Spitze der Arbeiterbewegung und führte sie unter bolschewistischen Losungen einer neuen Revolution entgegen. Die Partei erzog eine neue Generation revolutionärer Arbeiter, die Pravdisten, genannt nach der proletarischen Massenzeitung Pravda. Diese Arbeiterschicht blieb während des imperialistischen Krieges dem Banner des Internationalismus und der proletarischen Revolution treu. Sie war es auch, die später in den Tagen der Oktoberrevolution von 1917 den Kern der bolschewistischen Partei bildete. Aus Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Bolschewiki, kurzer Lehrgang. Juli 1914. Gegen den Strom. Der Ausbruch des Weltkrieges trifft Pelagia Wlassowa krank und gebrechlich. Mit ihren letzten Kräften folgt sie dem Aufruf der Kommunistischen Partei, unter den Arbeitern gegen den Krieg zu agitieren. Sie ist kränklich, seit ihr Sohn starb, und in den letzten Jahren ist es schlechter geworden mit ihrer Gesundheit. Ich spreche nicht von der Hausarbeit, aber die Arbeit für die Partei, die sie immer gemacht hat, macht sie nicht mehr. Sie ist vollständig erschöpft und darf unter keinen Umständen aufstehen. Sie ist eben schon alt. Was steht in der Zeitung? Der Krieg ist da. Krieg? Was machen wir? Der Zar hat den Belagerungszustand verhängt. Von allen sozialistischen Parteien haben sich nur die Bolschewiki gegen den Krieg ausgesprochen. Eure 5 Duma-Abgeordneten sind bereits verhaftet und wegen Hochverrats nach Sibirien geschickt worden. Das ist schlimm. Wenn der Zar mobilisiert, müssen wir Arbeiter auch mobilisieren. Ich muss aufstehen. Sie dürfen unter keinen Umständen aufstehen. Sie sind krank. Und was können wir tun gegen den Zaren und alle Potentaten Europas? Ich will hinuntergehen und das letzte Extrablatt kaufen. Jetzt werden Sie die Partei ganz vernichten. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Du bist krank, aber die Partei stirbt. Du bist schwach, du musst uns helfen. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Du hast gezweifelt an uns, zweifle nicht länger, wir sind am Ende. Du hast auf die Partei gescholten, schild nicht mehr auf die Partei, sie wird vernichtet. Steh auf, die Partei ist in Gefahr, steh schnell auf. Du bist krank, aber wir brauchen dich, stirb nicht, du musst uns helfen. Bleibe nicht weg,